Yeah, du weißt Bescheid, Nutte, wie es macht, wenn ich Blei spucke. Drive-by-Mucke, es ist Sony Black, Gangster gehen drauf, denn für ein paar Scheine löscht man hier ein Menschenleben aus. Hier, ich mach Drogenschmuggel, ich mach Waffendeals und ich mach, dass immer Kohle in die Kassen fließt. Nutte, ich bin straight und ich lasse nicht verhandeln. Ich ficke deine Tanten, alle weiblichen Verwandten. Ich steh bewaffnet vor der Wohnung deiner Oma. Ich weiß, du bunkerst dort ein Koka unterm Sofa. Ich knack den Jackpot, ich dreh die krummen Dinger. Ich sperr Prinz Markus mit nem Napf in meinen Hundezwinger. Es ist Sony Black, yeah, Public Enemy, deine Mutter hängt bei mir am Telefon wie Emery. Du als CC-Medien, du warst einmal Bushido-Sklave. Zahl mal lieber deine Schulden ab, du Mietnomade. Es gibt Opfer, es gibt Täter, hab ne 9mm in der Jeans. Alle Hater lutschen Schwanz. Hier, yeah, ihr seid alle meine Gegner. Fick die Lehrer und die Streber und der Baseballschläger macht dir Angst. Hier, yeah, es gibt Opfer, es gibt Täter, hab ne 9mm in der Jeans. Alle Hater lutschen Schwanz. Hier, yeah, ihr seid alle meine Gegner. Fick die Lehrer und die Streber und der Baseballschläger macht dir Angst. Hier, yeah, Gangster-Rap-Titan, hier, yeah, bin Legende. Wie Sidan und lege deine Gangmitglieder lahm. Ich bin noch immer down mit den Straßenschlägern. Westerwelle kriegt einen Job bei mir als Rasenmäher. Und ja, ich prügel mit dem Wagenheber, bis du Platzwunden kriegst. Fick deine 8-Stunden-Schicht, hier. Yeah. Ich stress auf alles und ich nehme keinen Ernst. Durchlöcher dich, als ob du eine Käsescheibe wärst. Ich bleibe hart und dein Arsch geht auf Grundeis. Chihuahuas bellen, aber wenn der Kampfhund beißt, dann ist für Rosenstolz endgültig Game Over. 1, 2, 3 Schüsse aus dem Range Rover. 4, 5, 6 Bullen kommen im Helikopter. Brillenschlangen kommen angeflogen, Harry Potter. Ich bin skrupellos und kenne keine Hemmschwelle. Guck mal, wie ich deine Fresse entstelle, hier. Yeah. Es gibt Opfer, es gibt Täter, hab ne 9mm. In der Jeans, alle Hater lutschen Schwanz. Hier, yeah, ihr seid alle meine Gegner. Fick die Lehrer und die Streber und der Baseballschläger macht dir Angst. Hier, yeah, es gibt Opfer, es gibt Täter, hab ne 9mm in der Jeans, alle Hater lutschen Schwanz. Hier, yeah, ihr seid alle meine Gegner. Fick die Lehrer und die Streber und der Baseballschläger macht dir Angst. Hier, yeah.